Es war vereinbart zwischen ihr und Rodolphe, sie werde im Falle eines außergewöhnlichen Ereignisses einen kleinen weißen Papierfetzen an den Fensterladen binden, damit er unverzüglich, sollte ihn der Zufall gerade nach Yonville geführt haben, in das Gässchen kam, hinters Haus. Emma gab das Zeichen. Sie wartete bereits eine Dreiviertelstunde, da entdeckte sie plötzlich Rodolphe bei der Markthalle. Sie war versucht, das Fenster aufzureißen, ihn zu rufen, doch schon war er fort. Wieder sank sie verzweifelt nieder. Wenig später jedoch meinte sie, Schritte zu hören auf dem Trottoir. Das war er ganz gewiss. Sie lief die Treppe hinab, überquerte den Hof. Er war da, draußen. Sie stürmte in seinen Arm. »Vorsicht«, sagte er. »Oh, wenn du wüsstest«, erwiderte sie. Und sie fing an, ihm alles zu erzählen, voller Hast, ohne Zusammenhang, das Vorgefallene übertreibend, manches hinzuerfindend und sich in so vielen Abschweifungen verlierend, dass er nichts begriff. »Na, na, mein armer Engel, sei tapfer, beruhige dich, hab Geduld. Seit 4 Jahren übe ich mich in Geduld und leide. Eine Liebe wie unsere muss man eingestehen vor Gottes Angesicht. Sie quälen mich entsetzlich. Ich ertrage es nicht länger. Rette mich!« Und sie schmiegte sich an Rodolphe. Ihre tränennassen Augen blitzten wie Flammen unter den Wogen. Ihr Busen atmete heftig. Nie hatte er sie so sehr geliebt. Er verlor den Kopf und sagte, »Was soll ich tun? Was willst du?« »Bring mich fort«, rief sie, »entführe mich, oh, ich flehe dich an!« Und sie stürzte sich auf seinen Mund, wie um die unverhoffte Einwilligung zu erhaschen, die ihm mit einem Kuss entschlüpfte. »Aber«, entgegnete Rodolphe, »was denn? Und deine Tochter?« Sie überlegte ein paar Minuten und antwortete dann, »Wir nehmen sie mit, es geht nicht anders.« »Was für eine Frau«, sagte er sich, und blickte ihr hinterher. Denn sie war in den Garten verschwunden. Man rief nach ihr. Mutter Bovary wunderte sich an den folgenden Tagen sehr über die Verwandlung ihrer Schwiegertochter. In der Tat zeigte Emma sich gefügiger und trieb die Ehrerbietung so weit, dass sie um ein Rezept bat für eingelegte Essiggürkchen. Glaubte sie damit alle beide leichter prellen zu können? Oder wollte sie in einer Art von wollüstigem Stoizismus die Bitterkeit der Dinge, denen sie den Rücken kehrte, noch einmal auskosten bis auf den Grund? Aber das alles kümmerte sie nicht, im Gegenteil. Sie lebte wie eingetaucht in die genüssliche Vorfreude auf ihr künftiges Glück. Davon konnte sie mit Rodolphe endlos plaudern. Sie lehnte sich an seine Schulter. Sie flüsterte, »Wenn wir erst in der Postkutsche sitzen, denkst du daran? Ist es die Möglichkeit? Mir scheint, wenn ich endlich spüre, wie der Wagen anfährt, wird es sein, als stiegen wir in einem Ballon empor, flögen hinauf zu den Wolken. Weißt du, dass ich die Tage zähle? Und du?« Nie war Madame Bovary schöner gewesen als in dieser Zeit. Sie besaß jene rätselhafte Schönheit, die hervorgeht aus Freude, Begeisterung, Erfolg und nichts anderes ist als Einklang des Charakters mit den Verhältnissen. Ihre Begierden, ihr Leid, das Erleben von Lust und ihre immer noch jugendlichen Illusionen hatten, ganz so wie Mist, Regen, Wind und Sonne bei den Blumen, sie schrittweise weiterentwickelt und endlich erstrahlte sie in der vollen Blüte ihres Wesens. Ihre Lider schienen eigens geformt für die langen verliebten Blicke, bei denen sich das Auge verschleierte, während ein kräftiger Atem ihre zarten Nüstern blähte und die fleischigen Winkel ihrer Lippen hochzog, die bei hellem Licht überschattet waren von dunklem Flaum. Man hätte glauben können, ein in Verderbnis bewanderter Künstler habe ihr den lockigen Chignon im Nacken arrangiert. Das Haar war zu einer schweren Masse verschlungen, nachlässig und den Launen des Ehebruchs unterworfen, der es tagtäglich löste. Ihre Stimme wurde jetzt weich und geschmeidig, ihre Figur ebenfalls. Etwas Schmeichelndes, das einen durchdrang, entströmte sogar den Falten ihres Kleides und der Wölbung ihres Fußes. Charles, wie in der ersten Zeit seiner Ehe, fand sie hinreißend und ganz unwiderstehlich. Wenn er spät in der Nacht heimkehrte, wagte er nicht, sie zu wecken. Das Porzellanlämpchen warf einen zitternden Lichtkreis an die Decke und die zugezogenen Vorhänge der kleinen Wiege ähnelten einer weißen Karte, die sich im Dunkel plusterte neben dem Bett. Charles betrachtete die beiden. Er glaubte, die leichten Atemzüge seiner Tochter zu hören. Sie wuchs jetzt rasch. Jede neue Jahreszeit brachte einen Fortschritt. Er sah sie bereits gegen Ende des Tages von der Schule kommen, ausgelassen, das Jäckchen mit Tinte bekleckert und am Arm ihren Korb. Dann würde man sie ins Internat geben müssen. Das war teuer. Wie sollte er es schaffen? Und so grübelte er nach. Er überlegte, einen kleinen Hof in der Umgebung zu pachten, wo er selbst nach dem Rechten sehen könnte. Jeden Morgen auf dem Weg zu seinen Kranken. Die Einkünfte würde er zurücklegen. Er wollte sie auf die Sparkasse bringen. Hinterher konnte er Aktien kaufen, irgendwelche, ganz gleich. Auch die Zahl seiner Patienten würde steigen. Er rechnete fest damit, denn er wollte, dass Bert eine gute Erziehung bekam, dass sie Begabungen entwickelte, Klavier spielen lernte. Ach, wie hübsch würde sie aussehen später, mit 15, wenn sie ihrer Mutter glich und wie diese im Sommer große Strohhüte trug. Von Weitem hielte man sie für Schwestern. Er malte sich aus, wie sie abends bei ihnen saß und Handarbeiten machte im Lampenschein. Sie stickte ihm Pantoffeln, sie besorgte den Haushalt. Sie erfüllte das ganze Heim mit ihrer Herzlichkeit und ihrem Frohsinn. Zuletzt musste er noch an ihre Verheiratung denken. Man würde einen rechtschaffenen Burschen finden mit solider Stellung. Er würde sie glücklich machen. Das würde halten, ewig. Emma schlief nicht. Sie stellte sich schlafend. Und während er an ihrer Seite einschlummerte, erwachte sie zu anderen Träumen. Im Galopp von 4 Pferden wurde sie seit nunmehr 8 Tagen in ein neues Land getragen, und aus dem würden sie niemals wiederkehren. Sie fuhren und fuhren, hielten einander umschlungen, wortlos. Oftmals erblickten sie von einer Bergeshöhe ganz plötzlich eine prachtvolle Stadt mit Kuppeln, Brücken, Schiffen, Zitronenhainen und Kathedralen aus weißem Marmor, deren spitze Glockentürme gekrönt waren von Storchennestern. Man rollte im Schritttempo wegen der großen Steinplatten, und am Boden lagen Blumensträuße, dargeboten von Frauen in rotem Mieder. Man hörte Glocken läuten, Maulesel wiehern, dazwischen das Säuseln der Gitarren und Plätschern der Brunnen, aus denen feiner Nebel sprühte und das zu hohen Pyramiden gestapelte Obst kühlte, am Fuß bleicher und am Wasserstrahl lächelnder Statuen. Und dann kamen sie eines Abends in ein Fischerdorf, wo braune Netze im Wind trockneten vor der Felsklippe und den Hütten. Hier wollten sie bleiben. Wohnen würden sie in einem niedrigen Haus mit flachem Dach, beschattet von einer Palme in einer Bucht am Meeresstrand. Sie würden in Gondeln spazieren fahren, sich in Hängematten wiegen, und ihr Leben wäre leicht und weit wie ihre Seidengewänder, warm und sternbesät wie die lauen Nächte, zu denen sie emporblickten. Doch in der Unermesslichkeit dieser Zukunft, die sie herbeifantasierte, geschah nichts Besonderes. Die stets herrlichen Tage glichen einander wie schäumende Wogen, und alles schaukelte am Horizont endlos, harmonisch, blauend und überstrahlt von der Sonne. Aber das Kind begann in seiner Wiege zu husten, oder Bovary schnarchte lauter, und Emma schlief erst am Morgen ein, wenn das Dämmerlicht die Fensterscheiben weiß färbte und der kleine Justin draußen auf dem Platz die Läden der Apotheke öffnete. Sie hatte Monsieur Lheureux kommen lassen und ihm gesagt, »Ich brauche einen Mantel, einen großen Mantel mit breitem Kragen, gefüttert.« »Gehen Sie auf Reisen?« fragte er. »Nein, aber...« »Einerlei, ich kann auf Sie zählen, nicht wahr? Und rasch!« Er verneigte sich. »Ich brauche außerdem«, ergänzte sie, »eine Kiste, nicht allzu schwer, handlich.« »Ja, ja, ich weiß schon, etwa 92 mal 50 Zentimeter, wie man sie heutzutage hat. Und einen Nachtsack.« »Aha«, dachte Lheureux, »da ist etwas im Busch.« »Hier«, sagte Madame Bovary und zog ihre Uhr aus dem Rockbund. »Nehmen Sie, davon können Sie die Ausgaben bestreiten.« Aber der Händler protestierte, das sei nicht nötig, man kenne sich doch, als ob er ihr misstraue, so eine Kinderei. Sie bestand freilich darauf, wenigstens die Kette müsse er nehmen, und schon hatte Lheureux sie in der Tasche versenkt und ging. Da wurde er zurückgerufen. »Lagern Sie alles bei sich und den Mantel?« Sie schien zu überlegen. »Den müssen Sie auch nicht herbringen. Geben Sie mir bloß die Adresse des Schneiders und sagen Sie, er soll ihn für mich bereithalten.« Im kommenden Monat wollten sie miteinander fliehen. Sie würde Yonville verlassen, wie um in Rouen Besorgungen zu machen. Rodolphe hätte dann bereits die Plätze reserviert, Pässe besorgt und sogar nach Paris geschrieben, denn sie wollten die ganze Postkutsche für sich allein bis nach Marseille, wo sie eine Kalesche kaufen würden, und dann in einem Fort weiterfahren in Richtung Genua. Sie musste dafür sorgen, dass ihr Gepäck zu Lheureux geschafft und von ihm direkt in die Hirondelle gebracht wurde, so dass niemand Argwohn schöpfte. Und bei all dem war niemals die Rede von ihrem Kind. Rodolphe hütete sich, ein Wort zu verlieren. Vielleicht dachte sie nicht daran. Er wollte noch 2 Wochen Zeit, um einige Vorbereitungen abzuschließen. Dann, nach 8 Tagen, brauchte er noch einmal 14. Dann fühlte er sich krank. Anschließend unternahm er eine Reise. Der August ging dahin. Und nach all diesen Verzögerungen beschlossen sie, es werde unwiderruflich am 4. September geschehen, einem Montag. Endlich war es Samstag, noch 48 Stunden. Rodolphe kam des Abends früher als sonst. »Ist alles bereit?« fragte sie. »Ja.« Danach spazierten sie um ein Blumenbeet und setzten sich unweit der Terrasse auf den Mauerrand. »Du bist traurig«, sagte Emma. »Nein, warum?« Und dennoch betrachtete er sie auf seltsam zärtliche Weise. »Ist es, weil du fortgehst?« drängte sie weiter. »Deine Bindungen aufgibst, dein Leben?« »Oh, ich verstehe dich. Aber ich habe nichts auf der Welt. Du bist alles für mich. Darum will ich alles sein für dich. Ich will dir Familie sein. Heimat, ich will für dich sorgen, dich lieben.« »Wie bezaubernd du bist«, sagte er und schloss sie in seine Arme. »Wirklich?«, fragte sie mit lustvollem Lachen. »Liebst du mich? Schwör's mir.« »Ob ich dich liebe, ob ich dich liebe? Ja, ich vergöttere dich, mein Liebling.« Der Mond, ganz rund und purpurn, zeigte sich dicht über dem Erdboden hinter den Wiesen. Rasch stieg er höher zwischen den Pappelästen, die ihn zuweilen verbargen wie ein schwarzer, löchriger Vorhang. Dann zeigte er sich in strahlendem Weiß am leeren Himmel, den er ausleuchtete. Endlich wurde er langsamer und ließ auf den Fluss einen großen Fleck niederfallen, der unzählige Sterne gebar, und dieser silbrige Glitzer schien sich hinabzuwinden bis auf den Grund, wie eine kopflose Schlange mit funkelndem Schuppenkleid. Irgendwie glich das Ganze auch einem ungeheuren Kandelaber, von dem Tropfen geschmolzener Diamanten rieselten. Die laue Nacht umhüllte sie. Schwaden von Dunkelheit verdichteten das Laub. Emma, die Augen halb geschlossen, atmete in tiefen Zügen den kühlen Wind, der sich erhob. Sie sprachen nicht, denn alle beide waren viel zu versunken in ihre üppig wuchernde Träumerei. Die Zärtlichkeit früherer Tage regte sich wieder in ihren Herzen, reich und lautlos wie der dahinströmende Fluss mit ebenso viel schwüler Trägheit, wie im Duft des wilden Jasmins herüberwehte, und warf auf ihrer beider Erinnerung Schatten, gewaltiger und melancholischer als jene der reglosen Weiden, die sich lang im Grase dahinstreckten. Immer wieder raschelte zwischen den Blättern ein nächtliches Tier, Igel oder Wiesel, das sich aufmachte zur Jagd. Mitunter hörte man auch einen reifen Pfirsich vom Spalier fallen. »Ach, was für eine schöne Nacht«, sagte Rodolphe. »Es werden noch andere kommen«, erwiderte Emma. Und wie zu sich selbst. »Ja, es wird schön sein zu reisen.« Warum ist mir dennoch traurig ums Herz? Habe ich Angst vor dem Unbekannten? Fällt mir der Abschied von alten Gewohnheiten schwer? Oder liegt es doch? Nein, es liegt am Übermaß von Glück. Was bin ich schwach, nicht wahr? Verzeih mir. Noch ist Zeit, rief er. Überleg's dir, vielleicht wirst du es bereuen. Niemals, sagte sie ungestüm und sich enger an ihn schmiegend. Was für ein Unglück kann mir schon widerfahren? Es gibt keine Wüste, keinen Abgrund, keinen Ozean, den ich mit dir nicht überwinde. Wenn wir einmal zusammenleben, wird es sein wie eine Umarmung, jeden Tag inniger, vollkommener. Nichts wird uns stören, keine Sorgen, kein Hindernis. Wir sind allein, gehören nur uns, für immer und ewig. Sag etwas, antworte. Er antwortete in regelmäßigen Abständen, ja, ja. Sie fuhr ihm mit den Händen durchs Haar und sie wiederholte mit kindlicher Stimme, obwohl ihr dicke Tränen herabtropften, Rudolf, Rudolf, ach, Rudolf, lieber kleiner Rudolf. Es schlug Mitternacht. Mitternacht, sagte sie. Morgen ist es soweit, noch ein Tag. Er stand auf, wollte gehen. Und als wäre seine Bewegung das Zeichen gewesen zu ihrer Flucht, wurde Emma mit einem Mal fröhlich. Hast du die Pässe? Ja. Du vergisst auch nichts? Nein. Bist du sicher? Gewiss. Und im Hotel de Provence, nicht wahr? Da erwartest du mich. Zu Mittag? Er nickte. Bis morgen also, sagte Emma mit einer letzten Liebkosung. Und sie blickte ihm nach, als er fortlief. Er wandte sich nicht zurück. Sie eilte ihm hinterher und übers Wasser gebeugt zwischen Gestrüpp. Bis morgen, rief sie. Er war schon auf der anderen Uferseite und schritt rasch über die Wiese. Nach wenigen Minuten blieb Rudolf stehen, und als er sie mit ihrem weißen Gewand allmählich im Dunkel entschwinden sah wie ein Gespenst, bekam er so starkes Herzklopfen, dass er sich gegen einen Baum lehnte, um nicht zu stürzen. »Was bin ich für ein Esel«, sagte er und fluchte gotterbärmlich. »Einerlei. Sie war eine hübsche Geliebte.« Und sogleich stand Emmas Schönheit samt all den Vergnügungen dieser Liebe wieder vor seinen Augen. Zunächst spürte er Rührung, dann empörte er sich gegen sie. »Was soll das?« rief er gestikulierend. »Ich kann doch nicht die Heimat verlassen, mir ein Kind aufhalsen.« Er sagte derlei Dinge, um sich zu bestärken. »Und außerdem die Schwierigkeiten, der Aufwand. Oh nein, nein, tausendmal nein, das alles wäre mehr als dumm.« Kaum zu Hause angelangt, setzte sich Rudolf augenblicklich an seinen Schreibtisch unter den Hirschkopf, der als Trophäe an der Wand hing. Doch als er die Feder zwischen den Fingern hielt, fiel ihm nichts ein, so dass er, auf beide Ellbogen gestützt, zu grübeln begann. Emma schien in fernste Vergangenheit entrückt, als habe der eben gefasste Beschluss zwischen ihnen beiden jäh einen ungeheuren Abgrund aufgetan. Um noch etwas von ihr zu erhaschen, holte er aus dem Schrank am Kopfende seines Bettes eine alte Reinser Keksdose, in die er Briefe von Frauen zu stopfen pflegte, und sie verströmte einen Geruch nach feuchtem Staub und welken Rosen. Obenauf entdeckte er ein Taschentuch, befleckt mit fahlen Tröpfchen. Es war ein Taschentuch von ihr, als sie einmal aus der Nase geblutet hatte, bei einem Spaziergang. Er erinnerte sich nicht mehr. Daneben lag an alle Ecken stoßend die Miniatur, die Emma ihm geschenkt hatte. Ihre Toilette dünkte ihn geziert und ihr verstohlener Blick schlichtweg erbarmungswürdig. Während er dieses Bild nun betrachtete und die Erinnerung an das Modell heraufbeschwor, verschwammen Emmas Züge langsam in seinem Gedächtnis, ganz als hätten sich das lebendige Gesicht und das gemalte Gesicht aneinander gerieben und gegenseitig ausgelöscht. Schließlich las er in ihren Briefen. Sie waren voller Erklärungen, ihre Reise betreffend, kurz, sachbezogen, drängend wie Geschäftsmitteilungen. Er wollte sich die längeren noch einmal anschauen, die von einst. Um sie von ganz unten aus der Dose herauszufischen, warf Rodolphe alle übrigen durcheinander und automatisch begann er in diesem Haufen Papier und Kram zu wühlen, stieß dabei auf Blumensträußchen, ein Strumpfband, eine schwarze Maske, Spangen und Haare, ja, Haare, brünette, blonde, einige verfingen sich in den Scharnieren der Dose, zerrissen gar beim Öffnen. Während er durch seine Erinnerungen streifte, besah er Schrift und Stil dieser Briefe, so mannigfaltig wie ihre Orthographie. Sie waren zärtlich oder verspielt, witzig, melancholisch. Manche von ihnen baten um Liebe und andere baten um Geld. Ein Wort rief Gesichter wach, Gesten, den Klang einer Stimme. Doch mitunter wurde gar nichts in ihm wachgerufen. Diese Frauen nämlich, die alle auf einmal in seinen Kopf drängten, behinderten und verkleinerten einander wie unter einem Einheitsmaß der Liebe, das sie gleich machte. Also nahm er einen Packen kunterbunt vermischter Briefe und amüsierte sich eine Weile, sie schwungvoll von der rechten Hand in die linke zu schnippen. Am Ende, gelangweilt und schläfrig, trug Rodolphe die Dose zurück in den Schrank und sagte sich, so ein Haufen Blödsinn. Womit er seine Meinung zusammenfasste. Die Vergnügungen, wie Schüler im Schulhof, hatten derart herumgetrampelt auf seinem Herzen, dass nichts Grünes mehr spross, und was zufällig hier vorüberkam, gedankenloser als Kinder, hinterließ nicht einmal, wie diese es tun, einen Namen eingeritzt in die Mauer.